Hallo Chris. Marco. Guten Tag heute an dem 24. Januar 2010. Ist kalt gewesen. Ist kalt gewesen. Aha. Hast du heute geschafft? Schön froh. Ja? Ja, du auch. Ja, doch. Jojo. Nur schaffst du ja nicht richtig, wie wir alle wissen. Du schaust lieber ein bisschen DVDs. Macht Spass, ja. Ich meine, die weiße Massei, ich meine, wer tut sich das schon freiwillig an? Ja, Episode 23, muss man vielleicht noch sagen, heute mit Devil und Black Swan. Und sonstigem Beigemüse. Gemüse. Eben Massei-Gemüse. Ja, ich habe eben als Vorbereitung geschaut, auf das Dschungelkind, wo ich zwei Wochen wird starten. Und dachte, ich muss vorher noch den anderen grossen Deutsch-Afrika-Film schauen. Das ist eben die weiße Massei. Die Story handelt von dem, ich sage es immer wieder gerne, Fraueli, wo auf Afrika geht, sich dann dort in einen Afrikaner verliebt und dann bei ihm bleibt. Und ja, sich mit all diesen Schwierigkeiten in Afrika ohne, ja, kommt sie dann in Konflikt mit dem und so und diesen Bedingungen dort und unten. So ein bisschen Dances with Wolves eigentlich. Ja, einfach kitschiger. Yeah. Hat ein paar Preise gewonnen. Hat zwischen ein paar gute Szenen, muss man lassen, wo man wirklich den Unterschied aufzeigen zwischen den beiden Kulturen. Es ist ein Culture Clash, der nicht passiert. Aber hauptsächlich ist es halt das Rosamunde-Pilcher-Story, wo dann einfach am Schluss wieder die Tränen endet. Also, muss man nicht gesehen haben. 2,5, 3. Sagen wir 3. Ja, es hat dann wirklich schöne Aufnahmen. Also, das Afrika wunderschön eingefangen. Das muss man lassen. 3 Sterne. Aber am Schluss wieder freilos, Afrika, oder? Mhm, ja. Ja, gut. Ich habe gesehen The Last Boy Scout. Klassiker. Wieder mal. Ja, super. Shane Black hat es geschrieben. Bruce Willis und Damon Wayans. Super. Halle Berry. Tony Scott sind ein paar Namen. Das geht um einen Privatdetektiv, gespielt von Bruce Willis, der sich in die Welt vom American Football und dem Glücksspiel und Wetten und so reindingselt und den Fall übernimmt. Jo? Ja, den haben wir beide schon fast 1000 Mal gesehen. Jo, aber also, er ist immer wieder gelacht. Ich meine, er ist immer wieder gut. Und gewisse Sachen habe ich schon im gewusst, dass er da am Schluss noch ein Tänzchen aufiert oder auf Dings. Und nein, also die Dialoge sind einfach super. Also. You think you're so fucking cool, don't you? You think you're so fucking cool. Well, this once, I would like to hear you scream in pain. Play some rap music. Ich finde, das ist ein richtiger... Das ist R-rated. Das ist 80er, 90er Action. Da wird wirklich noch richtig geschossen und Blut. Aber Action hat es gar nicht so viel. Also jetzt, wenn man so mit dem Verhältnis zu heute schaut, sind es 2, 3 Szenen. Ja, aber und die sind richtig das, platziert. Das Body-Gespann. Es heisst dann auch am Schluss, sagt Bruce Willis, es ist jetzt 90er, man muss einen coolen Spruch machen, bevor man ihn umbringt. Ja. Und das macht er da auch zu Genüge. Und das ist einfach glatt und... Ich würde sagen, Action-Klassiker. Ja, 5 Sterne. 5 Sterne sehe ich genauso, ja. Super. Ja. Ja, also immer wieder schaut man den. Schön, gäbe es noch so Filme. Ja. Ein Film, der sich jetzt auch das angewagt hat, ist The Losers. Ja. Ein Film, den ich auch noch letztens geschaut habe. Jetzt neu auf DVD. CIA. NSA. Special Forces. Hit it. We're not them. We're the losers. Es handelt von dieser Soldatentruppe, die hintergangen wird und dann vom amerikanischen Geheimdienst ausgestoßen wurde. Und jetzt gehen sie sich rächen. Unter diesen Kämpfern ist der Jeffrey Dean Morgan. Der Comedian? Der Comedian aus Watchmen, genau. Der Idris Elba, wo die meisten wahrscheinlich aus der TV-Serie The Wire bekannt sind, die wahrscheinlich nicht. Und der Chris Evans, der Captain America, der das Jahr in ein neues Kino kommt. Und Neytiri, oder? Genau, Neytiri macht auch noch mit, Zoe Saldana. Das ist, sie ist eines von den Problemen von diesem Film. Weil sie gibt sich als toughe Kämpferin aus. Und dann gibt es so eine Prügelszene mit ihr und Jeffrey Dean Morgan und die hat kein Fleisch im Knochen, das, die Zoe. Also da musst du dir Angst haben, wenn die zuschlägt, dass sie sich selber das Ärmel bricht. Also nein, das geht nicht. Dann weiterhin hat es saumässig dumme Sprüche in dem Film, die überhaupt nicht lustig sind. Also Gottlob Shane Black zu seiner Zeit nach. Das ist jetzt wirklich die unterste Schublade. Und ja, aber immerhin die Action stimmt, es ist immer etwas los, fliegt ganz viele Sachen in die Luft. Es ist so ein richtiger No-Brainer. Also gefällt er mir, oder? Nein, glaube ich nicht. Der wird jetzt dumm sein. Nicht. Ja, Last Boy Scout ist auch nicht gerade hochintelligent, oder? Aber. Ja, aber die haben immer einen ernstnehmenden Gegner. Bei den Losers ist der Gegner der Jason Patrick, der im legendären Speed 2 die Hauptrolle hat. Und das ist einfach so eine Figur, die überhaupt nicht bedrohlich ist. Ein kleines Delta noch. Es gibt eine einzige Szene, wo der Bösewicht auf dieser riesen Satellitenplattform gesehen wird. Und zwar, das ist die Satellitenplattform, die im GoldenEye am Schluss war. Weißt du noch, Willi? Ja, ja, natürlich. Also, The Losers muss man nicht gesehen haben. Drei Sterne. Auch prügelt wird in Rocky. Das ist der Boxfilm-Klassiker mit Sylvester Stallone. Geschrieben von Sylvester Stallone. Wo er der strassen kleinkriminellen Rocky Balboa spielt, der Geld eintreibt für einen Gangster und zwischendurch ein paar Fights macht im Untergrund, wo er nämlich $40 verdient. Und sonst ist er ein einsamer Mensch, der nur mit seinen Goldfisch und Schildkrötchen schwätzt und ist verliebt in die Mitarbeiterin von einer Tierhandlung. Und Gott hat immer wieder ein bisschen mit ihr reden und Witz erzählen. Und schlussendlich tut der Heavyweight Champion, gespielt von Carl Weathers aus Predators. Mhm. Predator, im ersten, ja. Sagt, er gibt jetzt einem Underdog eine Chance, um einen Titel zu kämpfen. So als Promo im Stil von in Amerika ist alles möglich und so weiter. Ja. Er denkt dann zwar, ja, der geht dann eh am Boden in der zweiten Runde und so. Dann wählt er eben den Rocky aus und dann fängt er an zu trainieren zu der bekannten Musik von Bill Conti für den grossen Kampf. Und das ist jetzt einfach super gewesen. Super gewesen. Ja. Ja. Das ist zurecht. Hast du nicht gedacht? Zurecht ein Klassiker. Nein, ich habe nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja, Boxen immer durch einen anderen Grind geben die ganze Zeit. Das kann doch nicht spannend sein und so. Aber es ist wirklich nur der letzte Viertelstunde ist der Boxkampf. Und wenn man vorher die gut eine Dreiviertelstunde mit dieser Figur verbracht hat, ist das dann auch wirklich spannend. Und man am Schluss, oder, fiebert man richtig mit. Und Sylvester Stallone, erstaunlich gut. Oder wo er sich auf der Leib geschrieben hat. Er muss dumm spielen. Also das ist ein Unbildeter und so. Und das ist auch so ein bisschen die Traurigkeit von dieser Figur. Eben, der kann fast nichts anderes, außer Handarbeit irgendwo am Hafen und Boxen. Und das ist auch ein Existenzminimum. Und auch die Liebesgeschichte ist schön. Und doch, 6 Sterne für den Rocky. Gerade so, das Maximum. Ja, ja, das ist... Das gehört auf jede. Gehört auf jede Liedliste von jedem Filmfreund. Genau. Gut, wird noch nachgeholt. Ja. Ja. Dann gerade im Anschluss Rocky 2. Was ein bisschen mühsam ist, wenn man die hintereinander schaut, das kommt am Schluss nochmal die letzten 10 Minuten von Rocky 1, die man ja erst gerade gesehen hat. Gell? Ja. Aber es ist lustig, weil es geht dann nachher gerade weiter nach dem Kampf. Also es ist direkt anschließend. Das einzige Komische daran ist, dass er plötzlich ein bisschen älter aussieht, obwohl nur 10 Minuten vergangen sind. Das ist noch lustig. Rocky 2, dann Regie Sylvester Stallone, nicht nur das Drehbuch, sondern Regie geführt. Rocky 2, da geht es dann darum, um ein Rematch natürlich zwischen den beiden. Aber der Rocky selber will nicht mehr boxen, weil er hat jetzt eine Frau und Kind unterwegs und will eigentlich nicht mehr die klassische Geschichte, wie wir es kennen, aber er muss dann halt auch mal zurücknehmen. Und das ist jetzt ein bisschen schwächer, aber immer noch gut und da sind vor allem Boxszenen noch besser als im ersten Teil. Das Finale, also 4 Sterne kriegt er auch, also kein grosser Qualitätsabschlag, aber es ist dann schon ein bisschen mehr so ein bisschen 80s-Kitsch drin. Und keine Kopie vom Eis, oder? schon einige Sachen kopiert. Es ist schon relativ ähnlich vom Aufbau alles und die gleichen Trainingssequenzen und so. Aber das will man ja auch in einem Sequel eigentlich. Ja. Ja, ich habe noch einen gesehen, das ist der Babel von Iñárritu. Gespielt wird da von Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal, so irgendetwas. Ja. Der schöne Spanier. Genau, ja. Und das erzählt gesamthaft drei Geschichten. Zum ersten ist das zerstrittene Ehepärli. Es erzählt vier Geschichten. Es erzählt die Geschichte von einem Ehepärli, wo man dann streiten gespielt von der Cate Blanchett und Brad Pitt und dann plötzlich auf ihrem Weg, auf ihrer Fahrt in so einem Tourbüsli, wird plötzlich auf den Bus geschossen von zwei jugendlichen Marokkanern, wo die Waffe eigentlich hätten sollen brauchen, zum Schakal verschiessen, damit die nicht ihre Zuchttierchen fressen. Weiterhin wird eine Geschichte erzählt von der Haushälterin von dem amerikanischen Pärli, wo die Hochzeit vom Sohn in Mexiko ist, aber sie kann die Kinder eben nicht alleine lassen, wo sie aufpassen muss. Darum nimmt sie jetzt einfach schlicht mit nach Mexiko. Und dann gibt es noch die vierte Geschichte mit der taubstummen Japanerin, die eigentlich nur geliebt werden will. Ah, schön, hä? Ja. Nur zum Voraussagen, ich mag Amores Perros, das ist einer der ersten Filme von Iñárritu. Bildungslücke von dir, ist ja ein super Streifen, kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt, 21 Grams auch von ihm gesehen. 21 Grams ist auch von ihm. Den habe ich gar nicht gern, den Film. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Jetzt Babel. Er ist ein paar Mal nominiert für den Oscar, hat ein paar Nominationen gehabt. Jetzt aber mein Problem war bei dem Film, der Iñárritu ist dort ein selbst verliebt. Er ist ein Latino, also kommt aus Zentralamerika. Und bei dieser mexikanischen Hochzeitsfeier hebt er einfach die Kamera zu lang drauf. Sorry. Dort lässt er sich wirklich definitiv zu viel Zeit. Man will doch eigentlich eher wissen, was ist jetzt mit dem Amerikaner. Das mit Hühnli habe ich auch nicht gesehen. Ja, das ist gemein. Aber dort hebt er einfach wirklich zu lange Kamera drauf. Man hätte eigentlich wissen, was ist jetzt mit dem amerikanischen Pärli. Problem in dieser mexikanischen Geschichte kommt erst nach der Hälfte, das alles vorher ist nur vorgeplämpert. Das Dumme ist einfach, in der anderen Story hat er schon Spannung aufgebaut und danach schwenkt er weg zu der mexikanischen Hochzeit, wo dann einfach ja, zelebriert wird, das Zeug. Danach die Nebenhandlung noch mit der Japanerin, die ist zu weit weg. Die ist wirklich zu weit weg. Während die anderen drei Geschichten noch deutlich verbunden gewesen sind, die japanische Geschichte ist eigentlich nur da gewesen, weil der Vater von dem japanischen Mädchen hat das Gewehr verschenkt an einen Kollegen in Marokko, wo dann der das Gewehr wiedergegeben hat, womit dann die Buben das Zeug verschossen hat. Das ist einfach zu weit hergeholt. Die Hauptaussage ist einfach, man redet nicht miteinander, oder? Das ist ein bisschen wie der Turm von Babel, oder? Wo dann einfach die verschiedenen Sprachen entstanden sind. Für mich, die erste Hälfte ist kurz langweilig. Sorry, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es läuft nicht mit dieser mexikanischen Hochzeit. Es brettert nicht durch. Nein, wird zu viel Zeit verloren. Dann, dass das beim japanischen Mädchen, die zeigt etwa fünfmal im Film, wer ihre Unterleib, wenn du so willst, nicht immer das Höschen an und so, oh, was für ein Skandal. Nein, also die erste Hälfte geht gar nicht. Dann aber, wo dann wirklich ein Problem auf allen Ebenen anfängt. Brad Pitt versucht, seine Frau irgendwie zu versorgen in dem marokkanischen Dorf, wo irgendwie kein Krankenhaus ankommt. Und dann nachher auch die Haushälterin, die versucht, mit den Kindern von Brad Pitt wieder in die Vereinigten Staaten reinzukommen, aber dann irgendwie Probleme hat am Zoll und dann nachher der Bernal durchtreibt. Dann ist etwas los. Also dann macht er viel wieder gut, wo er in der ersten Halbzeit einfach, ja, wo es einfach nicht für sich gegangen ist. Also ich muss sagen, die erste Halbzeit von Babel ist, nein, sorry, tut mir leid. Aber dann, die zweite Halbzeit, macht er einiges gut. Ich schwenke so zwischen 3 und 4. Wenn ich den Film als Gesamtwerk anschauen muss, muss ich sagen, er war gut gewesen. Aber einfach am Anfang, nein. Also mehr als 4 Sterne. Sind wir uns ja eigentlich einig? Also mehr als 4 Sterne kann ich da nicht geben. Ich gebe auch 4 Sterne. Du gibst auch 4 Sterne. Du findest auch den Anfang recht lahm. Ich finde das Ganze einfach zu gekünstelt oft und so, aber ich finde es schön gemacht und vor allem, dass alles in den verschiedenen Sprachen ist und so. Gut, wir kommen schon zu den News. Jo, wir haben Neues von der Nolan Front. Woo! Oh, jetzt haben wir wieder durch. The Dark Knight Rises. Aha. Ist etwas am Tun. Mhm. Wir haben ja schon mal erzählt, dass der Tom Hardy mitmacht. Woo! Jetzt wissen wir auch, in was für einer Rolle. Und zwar wird er der Bane spielen. Für alle, die Bane jetzt rein vom Namen kein Begriff ist, aber Batman und Robin schon gesehen haben, mit dem George Clooney und Arnold Schwarzenegger. Das Würstchen, das aufgeblasen wird. Genau, ja. Der Bane ist einfach der Uma Thurman, der Poison Ivy, der Kilfe, der ein bisschen rumgrunzt und ein bisschen Leute abhaut. Einfach das grüne Ding dort. Aber in den Comics ist das ein eine andere Geschichte. Und der ist wirklich, also der in, wie heisst jetzt das, der Comic, den habe ich gelesen. In einem Comic bricht er also am Batmans Rückgrat. Hm. Also ist wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent, Gegner. Ja. Und vor allem, eben, was er im Hirn nicht hat, das hat er. Hat er in den Muskeln. Hat er in den Muskeln. Ja, da muss der Tom Hardy noch ein bisschen... Ja, da muss er noch ein bisschen Biermüsli essen. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, das hat er drauf. Im Bronze hat er sich ja auch schon recht aufgepumpt. Das kommt gut. Und die Catwoman, da haben wir auch schon mal ein paar Gerüchte gehört. Genau, sechs Und meine Wunschkandidatin hat es gemacht. Deine hat es gemacht, ja. Siehst du, nicht mit Keira Knight. Kurven haben gewonnen. Ja, Kurven haben gewonnen. Vor den Katzenaugen. Ja, Anne Hathaway macht's. Das ist super. Ja, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie alle Gegner, irgendwie alle, die Batman bis jetzt mitgespielt haben, nur auf einmal so recht so, ja, so ein bisschen Schlitzaugen und weniger so ein bisschen die grossen Glubschaugen. Was du denn für Beobachtungen machst? Ja. Da sieht man, was einem auffällt, wenn man Dark Knight irgendwie 150 Mal auf den iPad läuft. Weniger super ist Red gewesen. Bruce Willis und sagen so. Mir. Es hat auch viele, die sagen, der Film sei super gewesen. Habe ich sogar in einem anderen Podcast habe ich sogar auf der Top 10 von 2010 drauf gehört. Also, es gibt alles. Spassiges Zeug. Ja, gibt alles. Gibt auch ein Sequel. Ja, genau. Man könnte jetzt da noch dazukommen. So. Wir haben ja schon bei den Expendables spekuliert. Jetzt müsste man noch Altersklasse raufgehen. Oh, jetzt wird es schwieriger. Jetzt, Gene Hackman. Gene Hackman. Eben, der passt. Mit dem Boss müssen wir da nicht passen. Und als Bösewicht Jeremy Irons. Nein. Es wird sowieso ein Seich. Ja, gleich, was ja. Der Harrison Ford. Das wäre natürlich der Coup. Das wäre, ja. Nein, der Harrison Ford ist fast das grosse Name. Mit dem Bruce Willis zusammen, das wäre noch. Ja. Das würde ich gerne sehen. Würdest du... Ich als Die Hard Fan und Indie Star Wars Fan. Ja, du, ich schaue mal, was es gibt und gebe dir meinen Senf dazu, wenn es fest ist. Ich schick ihm ein Mail, sie sollen den Harrison Ford bitte folgen. Dafür gibt es 6 Sterne dafür, dass der Kevin Smith gesagt hat, jetzt ist er fertig. Wieso? Ja, ich bin nie Kevin Smith Fan gewesen. Nie? Nein. Dogma. Jason Nein. Amy. Nein, Kevin Smith ist für mich immer so ein aufblosener, selbstverliebter, eben so kleiner, ja. Da hat es ja noch Blöffer gesehen. Da hat es ja noch so eine kleine Geschichte gegeben. Mit dem Red State. Genau. Ja, und nein. Im Film, also im Flugzeug. Er ist ja beim Sundance ist ja der aufgeführt worden und im Sundance ist ja so, dass die Produktionsfirmen können dann den Film kaufen, wo sie dort sind. Smith knallhart hat seinen Film selber gekauft. Ja. Da mache ich, lass ich mir nicht in den Finger. Ja, und er tut jetzt so gegen das Studiosystem und so. Und dabei hat Miramax gross gemacht. Nein, da ist mir einfach... Ich meine, er macht coole... Hast du die An Evening with Kevin Smith gesehen und so? Nein. Er ist ein guter Geschichtenerzähler, macht einen lustigen Podcast. Und das macht er besser als Film, meiner Meinung nach. Okay. Ja, jetzt wurde er zurückgetan. Ja. Also er macht, glaube ich, noch so einen Hockey-Film nachher und dann ist fertig. Okay. Was haben wir da noch? Der Arnold Schwarzenegger, hä? Ja. Der hat wieder Zeit. Der hat wieder Zeit und er liest ein bisschen 3 Bücher. Genau. Und das Projekt, das schon bevor Governor geworden ist, in der Luft gestanden ist, ist With Wings as Eagles. Das ist ein 3 Buch von Randall Wallace. Den kennen wir als Autor von Braveheart und Gladiator, glaube ich. Genau, er will dort nämlich einen Nazi spielen, der dann anscheinend Leute befreien will. Juden will über einen Berg führen und sie dann so in Sicherheit bringen. Das klingt also jetzt so richtig nach irgendwie nach diesen alten Clint Eastwood und die Dirty Dozen und so. Ja. Ja. Es wäre vor allem, es wäre eine Rolle für, es wäre eine Rolle für Schwarzenegger. Ja, einen Akzent muss er nicht mehr schaffen. Genau, einen Akzent muss er nicht mehr schaffen. Und ich sage, Schwarzenegger würde heute nicht mehr funktionieren. Also du meinst als Figur, also ja, mit dem Akzent. Ich meine, wenn du heute Terminator 2 schaust, ist immer ein super Film. Und du musst halt denken, so, ja. Also in einer Komödie möchte ich nicht mehr sehen. Nein, ich auch nicht. Nein, das soll ein Fan bleiben. Die Razzies werden noch verliehen. Himbeere! Woo! Und zwar am... Ich habe gerne Himbeere, gibt es ja auch als Joghurt. Ja. Und zwar am Vorabend von der Oscars werden die noch schnell verliehen, am Samstagabend. Glorreicher Anführer in der Nominationsliste ist The Last Airbender mit sagenhaften 9 Nominierungen. Darunter natürlich für den schlechtesten Film, schlechteste Darsteller und Spezialkategorie das Jahr, schlechteste Möchtegern-3D-Film. Die haben tatsächlich eine Kategorie gemacht, die ihnen auch weiterhin vertreten sind. Clash of the Titans, Nutcracker 3D und alles andere so Geschmäus. Aber es wird eh, es ist ja, wir hacken wieder ein bisschen auf M. Night Shyamalan rum, das ist ja eh schon genau, ein grosses Thema. Genau, man hackt erstens auf dem rum und zweitens hackt man natürlich auch wieder auf den Twilight-Film rum. Und da muss ich jetzt protestieren. Nicht wegen Twilight, der Film ist ein Müll, da gebe ich zu, aber nominiert ist Robert Pattinson für Twilight Eclipse und Remember Me. Ah ja? Da geht gar nicht. Nein. Nein, also Remember Me ist ja super gewesen. Da geht es jetzt einfach wirklich nur um die Leute zu bashen. Das geht gar nicht. Aber ja, die Razzies sind noch nie eine ernstnehmende Verleihung gewesen. Ja, mal schauen, wer auftaucht. Das ist ja eigentlich immer spannend. Oder? Genau, werden wirklich die Himbeere abholt. Wer ist sonst noch so bei den Darstellern? Bei den Darstellern, der Gerard Butler ist nominiert, der Ashton Kutcher ist auch nominiert. Was ganz für Killers? Für Killers, ja, und Valentine's Day. Und Jessica Alba ist bei der Frau nominiert, und zwar für jeden Film, der angelaufen ist. Das heisst Little Fockers, The Killer Inside Me, Valentine's Day und Machete. Sie ist für alle 4 Rollen ist sie nominiert. Ich kann den Preis natürlich noch einmal gewinnen. Ja. Das ist lustig. Gut, kommen wir zu den Kino-Reviews. Everybody believes in him a little bit. Even guys like you who pretend they don't. When he's near, there are no small accidents. There are no close calls. Who's that? The worst always happens. Stop! He bit me. Move out of the way! Sometimes he can take human form. Medic! And torments the damned on Earth. M. Night Shyamalan haben wir es gerade gehabt. Mhm. Er hat jetzt mit The Night Chronicles ein neues Projekt, wo er Ideen an andere Filmemacher weitergibt und die machen dann einen Film aus seiner Idee. Und der erste ist jetzt also Devil. Da geht es um einen Bürolift, wo ein paar Leute einsteigen und dann bleibt er stehen. Und dann kommt aus, dass einer von ihnen vielleicht der Teufel ist. Das ist so die Premise, die man gelesen hat. Und das ist so doof, wie es tönt. Also einfach nur noch schlechter gespielt. Also Schauspieler hat es in diesem Film keine, es hat zwar viele Leute, aber nein. Also ich meine, das Szenario hat es ja schon öfters gegeben, dass Leute in einem Lift, in einem Lift rein, der deutsche Abwärts hat es gegeben. Dann hat's einen Holländer hat es glaube ich noch gegeben, oder? Genau. Oder Dan, oder? Es war der Dick Maas, der Holländer, mit Aufzug des Grauens. Natürlich, der Lift ist dann einfach böse gewesen. Yeah. Dann hat er ein amerikanisches Remake bekommen, namens Down. Dort hat Naomi Watts mitgespielt, wo sie noch jung ist, das gebraucht hat. Ja. Ich habe noch keinen so Lift-Film gesehen. Noch keinen? Nein. Nein, also... Aus der Anfang von Speed habe ich gesehen. Aha, gut, ja. Und bei Abwärts, ein deutscher Film, ist es wirklich um die Psychologie gegangen, wo wirklich die 4 Leute einfach länger in dem Lift drin waren und kein Monster hatten und so, sondern es war wirklich einfach mit Klaustrophobie und so gegangen. Cool. Der ist noch cool gewesen. Und jetzt eben Devil, müssen sie natürlich halt einfach, weil der noch Shyamalan damit macht, müssen sie einfach noch ein Psycho-Element und ein Mystery-Element drin. Aber das Element, das kommt nämlich von außen. Das ist so, also es fängt mit einer Erzählstimme an von einem... Die geht gar nicht. Von einem lateinamerikanischen Gläubigen. Gläubigen, was Merlift, das ist genau schon ein Element wahrscheinlich, oder mit Lady in the Water und so, was Merlift erzählt hat vom Teufel. Und so kommt er dann drauf, dass in diesem Lift jetzt wahrscheinlich der Teufel ist. Genau, also, das so weit hergeholt. Also, es wäre eigentlich viel besser gewesen, wenn es nicht als Teufel bezeichnet worden wäre, sondern einfach irgendwie etwas Böses. Das Böse. Oder so. Ja, ja. Weil so kriegt das Pseudoreligiöse auch am Ende, die Auflösung ist dann auch der letzte Satz, irgendwie, ja, Großmami hat dann auch immer gesagt, wenn es den Teufel gibt, dann gibt es ja auch einen Gott. Und, ja. Und die Figuren, also da haben wir den Matratzenverkäufer, der geht schon mal gar nicht, den Unsympathischen, was sollte unsympathisch sein, dann der obligate, dunkelhütige Wachmann, der ein bisschen Sprüche darf klopfen, und die spielen so schlecht, die alle, haben auch ein schlechtes Drehbuch. Das Problem ist einfach von dem... Spannung kommt nie auf, das Ganze ist auf eine komische Art PG-13, das heisst, du siehst recht grusige Sachen mit Scherben in den Hals und so, aber einfach immer nur so ein Bild lang. Yeah. Also da wird es wahrscheinlich noch einen Unrated Cut geben, irgendwann, aber das ist auch so komisch gewesen. Ja, die Leute sind ein paar Mal verschrocken bei mir im Kino, aber nein. Das Problem ist, in diesem Aufzug ist da wirklich niemand sympathisch von diesem Fall. Nein, das ist völlig egal. Der Einzige, der ein bisschen, und der Polizist, der diesen Fall soll lösen, der hat natürlich seinen Glauben verloren und ja, so glaubt nicht an Merlin und der ist auch völlig unsympathisch eigentlich. Der einzige sympathisch habe ich gefunden, der ein ältere Wachmann, oder was so ein bisschen das Ganze... Der Grauhörige, ja. Der, der ein bisschen ausgehört, der Sean Penn. Ja, genau. Der, der ein bisschen schaut, dass das, ja, was ein bisschen Sorgen macht und... Nein, also am schlimmsten einfach der Subplot mit dem Merlin, also... nein. Und auch die Frau, also... Ich habe mir während dem Film habe ich mir noch so ein Szenario ausgemalt, was wäre jetzt ein lustiges Ende. Und mein Lieblingsende wäre so gewesen, der Teufel ist keine Person, sondern er kommt immer von Person zu Person. Weil das ist immer, wer weiß, wer ist der Teufel. Das wäre jetzt mein Ende gewesen, dass schlussendlich einfach der Teufel von Person zu Person gekumpelt ist. Ich hätte das jetzt noch cool gefunden. Ja, und wer es denn ist dann wieder das Klischee du, aus dem... Du, ich habe schon im Trailer gesagt, du, die Person ist es. Yeah. Und so ist es dann auch. Ja. Also, Devil kriegt von mir einen halben Stern. Ja. Ich runde noch einen auf, weil am Anfang so schöne Aufnahmen von der Stadt Kopf überkommen. Ja. Das ist wirklich cool. Ich gebe Devil 2 Sterne. Er ist recht Schalome. 80 Minuten geht die ganze Geschichte. Ja, das ist positiv. Aber sie meinen, es ist unheimlich, wenn sie schnell das Licht abmachen und nachher wieder angehen. Also, genau, ja. Und auch der Trailersatz: Turn on the light! Also, nein. Nein, gar nicht. Ich habe zwischendurch nachher lustig gefunden, dass eigentlich immer die Person, die am meisten genervt hat und gerade umgebracht wurde, ist in der nächsten Szene. Das war noch schön gewesen, ja. Schlechtester Film vom Jahr bis jetzt. Sehe ich so. Razzies. Das nicht dabei, aber du. Weil Last Airbender ist wenigstens schön zum Anschauen. Weniger schön zum Anschauen ist der Black Swan. Beth? I'm so sorry to hear you're leaving the company. What'd you do to get this role? He always said you were such a frigid little girl. What did you do to make him change his mind? What's going on here? Hey, I need to talk to you. I need to talk to you. Go home. No, don't you do that. Don't you dismiss me like that. My little princess, please hold it together. Ja, Black Swan, das ist die Geschichte von der Ballerina Nina. Ballerina Nina, das hast Ballerina du schön gesagt. Nina, wo unbedingt die Rolle, die Hauptrolle im Schwanensee, wo neu aufgeführt wird. Und zwar eine neue Inszenierung, wo die gleiche Ballerina, der Weiße und der Schwarze. Genau, Schwan soll spielen, ja. Genau. Und ja, sie will die Rolle unbedingt, aber sie wird dann vom Tanzcoach wie bei ihr bemängelt. Eben, er sieht immer nur den weißen Schwan und nie wirklich den schwarzen Schwan. Es ist ein kleines scheuches Mauerblümchen. Wohnt noch bei Mami, sie hat Blüstierchen beim Zimmer daheim und alles ist pink hier im Räumchen. Und ja, so richtig Schwarz-Weiß-Malerei betreibt er eigentlich Aronofsky, wo natürlich auch verständlich ist, wenn es um den White and Black Swan geht. Ja, Subtilität ist nicht stark. Nein. Oh, da kommen wir drauf. Ja. Dann stößt eines Tages die Lilly aus San Francisco zu dieser Tanzgruppe, wo das pure Gegenteil ist zu Nina. Sie sauft, sie raucht, sie ist rebellisch. aber sie kann sich auch wirklich gehen lassen. Sie sucht nicht nach der Perfektion wie Nina. Es ist einfach natürlich. Und dann fangen da komische Sachen mit Nina passieren. Ja. Ja, mehr sollte man eigentlich nicht sagen. Ja. Ja. Also ich nehme an, es gibt eine Spoiler-Diskussion dann noch. Am Ende, dann am schon, Ende. Ja. Aber jetzt zuerst mal, du hast letztes Mal gesagt, Green Hornet ist der beste Film bis jetzt das Jahr. Ja, wird abgelöst. Wird abgelöst. Wird abgelöst. Da sind wir uns wenigstens einig. Genau, Black Swan ist und wird auf der Nominationsliste von der Oscars wieder dabei sein bei den besten Filmen. Natalie Portman hat ihn schon auf sich. Ja. Ja. Das ist jetzt einfach Aronofsky, wie er Film macht. Also gnadenlos, aber auch mit Gefühl und nein, super. Und die Kamera läuft dir auch immer hinten nach, gell? Wie beim Wrestler ist aufgefallen. Ein paar coole Schnitte drin. Du Winona Ryder übrigens wieder mal gesehen. Sie hat ganz hübsche Szenen gegen den Schluss. Yes. Und das ist jetzt eigentlich eine grosse Metapher, der Film. Genau. Also, und wirklich, da wird die Symbolik eigentlich reingeprügelt. Ja, ja. Also, subtil ist anders. Aber eben, der Film ist, haben auch schon viele gesagt, wie ein Musikstück, oder? Am Schluss geht es einfach auf ein riesiges Crescendo zu und hört nicht mehr auf, was die letzte halbe Stunde oder so ist, wirklich intensiv. Und, ja, fast unerträglich intensiv, ja. Das ist... Ja, ich muss sagen, ich habe Angst vor dem Film, vor ihm gegangen bin. Also Angst gehabt? Ich habe Angst gehabt vor dem Film, weil... Yeah. Aronofsky, sein Requiem for a Dream, das halt heute noch an. Also wirklich. Und jetzt, das ist jetzt wirklich so eine Mischung aus The Wrestler und Requiem for a Dream. Das ist wirklich so eine Mischung. Du hast die Personennähe, die du beim Wrestler gehabt hast, aber auch die zermürbende Psychoterror, den du auch beim Requiem for a Dream gehabt hast. Also es wirklich, hat das Beste von seinen beiden Vorwerken genommen. Pi habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, hast du schon gesehen? Nein, The Fountain aber. The Fountain, ja, aber. Der war auch noch gewesen, aber der wird oft und gern vergessen. Yeah. Und ja, darum habe ich eben ein bisschen Angst gehabt, weil ich wirklich gedacht, ich muss jetzt wieder antidepressiv annehmen nach dem Film, wie beim Wrecking for a Dream. Ist Gott sei Dank nicht so gewesen, aber... Aber ein bisschen mulmig ist es schon. Mulmig ist es schon geworden, wo sie sich am Finger hat angefangen zu kratzen. Ja. Also ich gebe 5,5 Sterne und bin noch am Hin und Her. Ich denke, ich muss noch mal schauen. Das ist ein Film, den man... Da kann man mal schauen. Ich bin auch bei 5,5 Sternen. Ich bin mir aber schon sicher, dass ich den abrunden werde. Gründe ist, es ist von Anfang an klar, in welche Richtung das geht. Es ist aber optisch genial gemacht. Und die Special Effects habe ich wirklich mäßig gefunden. Da bin ich zwischendurch gerade aus dem Film rausgerissen worden, wenn ich die Qualität von den Special Effects gesehen habe. Aber sonst einfach wirklich düster und es ist, die Atmosphäre ist dicht, absolut dicht. Und mit der Musik ist also super eingesetzt. Der Clint Mansell, der das berühmteste Trailer-Soundtrack ever gemacht hat, wo zu Requiem for a Dream gehört. Ja, genau. Von Lord of the Rings unter anderem. Genau, ja. Das kommt durch Requiem for a Dream. Der Clint Mansell hat das aber auch den Soundtrack. Darf leider aber nicht nominiert werden, weil es zu viel Tchaikovsky drin hat. Genau, das ist das Härte los von ihm. Er hat wirklich die Tchaikovsky-Stücke genommen und hat die ein bisschen abgeändert und ja, ist ihm gelungen. Ein Soundtrack, den man sich sicher kaufen kann. Schon bestellt. Also, wollen wir noch ein bisschen Spoiler Territorium gehen? Ich meine, aber ich würde sagen, vorher können wir noch den Podcast schnell abschließen, sagen, was nächste Woche von uns erwartet und dann können wir dann die anderen dann abstellen. Ich nehme an, du bist doch zufrieden, oder, mit dieser Auswahl. Ich meine, du willst nicht ein Dilemma schauen, nein, das nächste Werk von Ron Howard. Ungern, vor allem nach den 2 Sternen von Muri. Also. James Gandolfini und Vince Vaughn, lassen wir links liegen. Kevin James. Noch besser. Die sehen doch gleich aus. Also. Dafür andere 3 tolle Filme, hä? Ja, also ich freue mich auf alle. Ja? Da haben wir Tron Legacy. Das heisse Worte, die heisse Worte Vorsetzung vom 1981, 82. Irgendwann Film. So in meinem Alter ist der Film, ja. Dann Hereafters, neue Werk von Clint Eastwood. NATO-Erfahrungen. Mit dem Matt. Genau, ja. Den sehen wir immer gerne. Und dann schauen wir noch einen kleinen Film, oder? Genau, ja. Der böse, böse Reifen. Genau. Der Rubber um einen Mörderpneu, der rumrollt. Der wird super. Das ist sicher super. Gut, in dem Fall, jetzt gibt es noch Spoilers und sonst genau. Jo, Black Swan. Black Swan, ne? Da hat es also viele Deutungen drin und viele Sachen. Eigentlich ist es ja einfach die Story eben vom Mauerblümchen, wo aus sich raus mal geht, genau. Sexuelle Erfahrungen macht, endlich die Gefangenschaft von der Mutter sozusagen löst. Ich meine, die Szene, wo sie Plüschtierli dann entsorgt, das ist also wirklich mit dem Holzhammer. Die Mutter hat versucht, durch sie zu leben, weil sie hat ja müssen ihre Karriere aufgeben, wo sie dann... Ja. Ihre Tochter aus Nina bekommen hat und jetzt versucht, eben dann durch das Pushen von ihr einfach ihren Traum versuchen zu leben. Ja. Dann der Vincent Cassel haben wir noch nicht so erwähnt, den habe ich nicht schwach gefunden. Ich habe den auch völlig übertrieben gefunden. Also, das war für mich kein Mensch, das war für mich ein Klischee. Ja, einfach der Ballettlehrer, der ein bisschen Hand anlegt. Ja, genau. Auch ganz hässlich die Szene in der U-Bahn mit dem alten Mann. Ja. Und eben dann der Schluss, also was ich da Winona Ryder dort das Messer wiederholt ins Gesicht rein dingst. Und also das Publikum war recht schockiert bei mir. Weil ich glaube, die haben mehr den Ballettfilm erwartet und weniger den Psychothriller. Ja. Und der Schluss hat mich einfach ein bisschen zu sehr an mich an Wrestler wieder erinnert, oder? Ja. So, er sucht nochmal das perfekte Ding und stirbt dafür. Obwohl im Rest natürlich nicht bekannt ist, ob er stirbt, oder? Ja, doch. Also, ja. Das kannst du ja nicht. Ja. Nein, am Schluss habe ich eigentlich schön und verstörend gleichzeitig gefunden. Er ist perfekt. Ja. Wie sie am Schluss sagt, perfekt. Ja. Und dann einfach der sterbende Schwan ist schlussendlich. Nein, es war selten so ein schöner Schluss gewesen, die letzten paar Kinojahre. Also. Und jetzt ist noch die Frage, ist Lily echt, oder... Lili ist echt. Lili nicht. Ich sag, Lili ist echt, aber natürlich malt sie sich einiges aus. Also ich meine, dort, was sie sie ja umbringt, ja, das ist nur in ihrem Kopf. Die bringt eigentlich. Die versucht, ihre Lili umzubringen. Also ihre Kopflili. Sie sieht ja auch in der Liebesszene, sieht sie auch sich selber. Ja. Und ist sie dort gewesen oder nicht? Lili nicht, oder? Nein, sie war nicht gewesen. Die Mutter hat sie gar nicht begrüßt. Also sie hat einfach nur eine Tochter zusammengeschissen. Ja. Und sie ist einfach ins Zimmer gegangen mit ihrer Lili. Also ich glaube, der Film ist einfacher, als sich einige denken. Ja, da gibt es natürlich tausend rein zu interpretieren, oder? Wo dann einfach der Regisseur dann weiss, was? Das war gar nicht meine Absicht, wenn ich das so passiert habe. Ja. Hast du sonst noch etwas gerade? Irgendwelche Szenen? Also in dem Fall. Noch ein zweites Gute Nacht. Und bis nächstes Mal. Wir gehen jetzt essen. Einen guten Tag.